und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe von Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Wir sind sehr froh, dass die unglaubliche Hitze von gestern vorbei ist und dass wir jetzt wieder bei halbwegs angenehmen Temperaturen den Podcast produzieren können. Wir sind wie immer meine Frau und Partnerin Alexa. Hallo alle zusammen. Und ich, Alexander. Ja, normalerweise produzieren wir, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, Huxilla in der Regel samstags. So hat sich das inzwischen eingebürgert gehabt, aber wir hatten hier gestern 38 Grad in Münster und das war eigentlich schon fast nicht mehr auszuhalten. Deswegen haben wir die Produktion auf den heutigen Sonntag verschoben. Das hat insofern auch den Vorteil, dass wir heute vielleicht ganz kurz Bezug nehmen können. Wir müssen es machen, obwohl wir versprochen haben, dass wir es nicht tun. Auf das gestrige Fußballspiel. Deutschland ist weiter im Halbfinale, hat grandios gegen Argentinien gespielt und wir als Skeptiker sind der deutschen Mannschaft gegenüber gelegentlich auch skeptisch eingestellt, aber ich glaube, gestern gab es nichts zu nöseln und insofern können wir da mal Bezug drauf nehmen. Also wer sich gewundert hat, dass wir manchmal tagesaktuelle Dinge nicht berücksichtigen, der muss sich dann einfach denken, dass wir vielleicht den Podcast vorproduziert haben. Das mal so als Randinformation nochmal. Wir haben wie immer noch ein, zwei Änderungen an der Homepage vorgenommen, und zwar insbesondere am Bereich Podcast. Der Homepage, da haben wir ja nochmal die Ansicht, die wir gemacht hatten, geändert. Es gibt jetzt eine Tabelle, wo immer die aktuellste Folge oben drüber steht sozusagen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen übersichtlicher, als wenn man jede Folge einzeln anklicken müsste und ist auch in der Verwaltung ein bisschen einfacher. Gut, wer sich den Podcast bei iTunes oder bei einer anderen Podcast-Seite zieht, dem ist das eh egal, aber all diejenigen, die über unsere Homepage gehen, ist ein bisschen aufgeräumter und wenn ihr noch Ideen habt, könnt ihr die uns ja mal schicken. Unsere E-Mail-Adresse für alle Rückmeldungen, Kritik oder andere Dinge sage ich auch nochmal, info@huxilla.de, und da könnt ihr natürlich uns immer Feedback geben über Dinge, die ihr anders haben wollt oder die ihr besser findet oder wenn ihr Geschichten habt, moderne Sagen, schickt sie da auch hin. Einen kleinen Nachtrag wollte ich noch machen zur Folge Nummer 4, Kryptozoologie. Alexa und ich waren in Bremen vor nicht allzu langer Zeit und haben uns dort mal das Überseemuseum angeschaut. Sehr schönes Museum, wie wir von Alexa, ne? Ja, sehr schön, sehr interessant. Ein bisschen groß vielleicht. Wir haben es ehrlich gesagt dann nicht ganz zu Ende geschafft. Sind dann am Ende nochmal einmal schnell durch die Evolutionsausstellung gelaufen und waren dann sehr beruhigt, dass man sagen kann, es gibt also doch tatsächlich stehende Beweise dafür, dass die Erde nicht 6000 Jahre alt ist, sondern ein bisschen älter. Das war schon mal ganz beruhigend und ganz interessant. Die haben in Bremen aktuell ein Skelett eines Riesenhirsches, Gargantua, sowieso hieß das Ding, glaube ich. Sehr, sehr beeindruckend. Also wer da mal hin soll sich das mal angucken. Bezug zur Kryptozoologie. Wir haben im Bereich Ozeanien eine Ausstellung im Überseemuseum hatten, die ein Modell eines Riemenfisches. Und das fand ich ganz faszinierend, weil der Riemenfisch, da machen wir auch wieder ein Posting im Forum, dass ihr euch das mal dann auch anschauen könnt. Sieht im Prinzip aus wie eine Seeschlange. Das ist ganz spannend. Mhm. Und das Modell, was sie da ausgehängt hatten, würde ich mal so auf 3 bis 4 Meter, vielleicht 5 Meter schätzen. Das hing so unter der Decke, deswegen konnte man es nicht so gut abschreiten. Und es soll aber in der Tat auch Fische geben, die bis zu 10 Meter lang werden. Und wenn man den so sieht im Wasser, dann könnte man durchaus verstehen, warum früher so die Seeschlange, die berühmte, mal gesichtet worden ist. Also der Riemenfisch ist da mit Sicherheit ein Exemplar, was man für so ein Tier halten könnte. Ich werde ein Foto posten vom Riemenfisch mal und es gibt auch auf der Seite Focus Online ein Video von Tiefseeforschern, die so einen Riemenfisch mal wirklich in der Tiefsee filmen konnten, weil der in einer relativen Tiefe vorkommt. Und ja, ganz interessant in dem Zusammenhang, dass ein Teilgebiet oder überhaupt die Kryptozoologie sich auch auf die Fahnen geschrieben hat, für Tiere, die sozusagen im Bereich der Legenden, in den Bereich der Legenden gehören, natürliche Erklärungen zu finden. Und da ist der Riemenfisch eigentlich ein schönes Beispiel, denn er hat unter Umständen wirklich als sozusagen Sagenvorlage gedient für Seeschlangen und andere Seeungeheuer. Also wenn man sich den mal anschaut, ist wirklich gigantisch. Genau. Und wie gesagt, im Video sieht man den auch mal schwimmen. Da sieht auch so ein bisschen das englische Wort wäre eerie. Wie sagt man, Alexa, ein bisschen spukig, unheimlich. Unheimlich sieht der schon aus, wenn der schwimmt, weil der so eine sehr, sehr elegante Rückenflosse hat, die dann irgendwie so den ganzen Fisch lang läuft und diese Wellenbewegung. Guckt euch an im Forum, dann seht ihr, was wir meinen. Es gab dann nochmal so eine Tafel im Überseemuseum, wo es dann noch einen zweiten Erklärungsansatz gab für Seeschlangen, und zwar für dieses berühmte Bild, dass immer so die Höcker einer Seeschlange so aus dem Meer rausschauen und dann so 10 Höcker sind, und wenn man das dann so hochrechnet, müsste das Ding 10-12 Meter lang sein. Und da war eine Begründung, dass die Riesenseeschildkröten, wenn sie zur Eiablage, glaube ich war das, schwimmen, im Meer teilweise hintereinander in einer Formation schwimmen, und wenn man dann diese Panzer der Seeschildkröten im Meer, die dann rausschauen, sieht, und die schwimmen in so einer Reihe, und es sind 5-6 Seeschildkröten hintereinander, dann könnte man das für ein zusammenhängendes Tier halten, was eben, wo die Höcker sozusagen aus dem Wasser herausragen. Und auch das könnte man für eine Seeschlange halten unter Umständen. Also insofern so zwei Kleinigkeiten, da lohnt es sich nicht nochmal eine ganze Sendung draus zu machen, aber so zwei Dinge, die wir da gesehen haben in Bremen, die uns sofort an unsere eigene Folge erinnert haben, die wir gemacht haben. Und das fanden wir ganz, ganz interessant und ganz spannend. So, wir wohnen hier nicht ganz so weit weg vom Uniklinikum, wenn man es gerade gehört hat. Münster live. Vielleicht noch zwei Worte zu Bremen aus einer persönlichen Ansicht. Wir haben zwei wunderbare Restaurants gefunden in Bremen, Alexa. Das können wir vielleicht mal erwähnen. Und dann nehmen wir das nächste Mal, wenn wir da sind, weil wir da nochmal hin wollen, das machen wir mit hin, die MP3-Datei, und hoffen, dass wir Rabatt kriegen. Und zwar zwei Restaurants, die ganz toll sind, wo wir gegessen haben. Zwar einmal die Presse in Bremen gegenüber von, ich glaube, der Weser-Zeitung hieß das, ne? Irgendwie von dem Druckhaus. Pressehaus. So, Pressehaus. Mhm. Super neue deutsche Küche, total toll. Kleine Karte, feine Auswahl mit einer sozusagen Live-Küche an so einem Tresen, wo man den Küchen also direkt zuschauen kann, wie sie kochen. Super Ding. Und das zweite, Madame Ho, direkt an der Schlacht an der Weser gelegen. Auch moderne Küche, und zwar Asien trifft Europa, eigentlich so als grundlegendes Thema. Bei beiden sollte man im Idealfall anfragen und einen Tisch reservieren, weil die gut ausgebucht sind, und total tolle Restaurants. Also wenn ich irgendwo esse und das ist gut, empfehle ich das nicht, aber das war so überragend in den beiden Restaurants, dass man die durchaus mal erwähnen kann. Jetzt denken unsere Hörer, sie sind im falschen Podcast. Ja, vielleicht machen wir doch mal demnächst Huxilla, der kulinarische Podcast aus Münster, oder irgendwie Kulixa oder so, keine Ahnung. Nein, einfach nur, wir haben ein Forum, wir nutzen das jetzt einfach für alle Dinge, die uns interessieren. Ja, das Thema der Woche, dann kündigen wir schon einmal jetzt kurz an, bevor wir erstmal uns um die Story der Woche kümmern, ist ein Thema, was, glaube ich, sehr viele interessieren wird und was, glaube ich, auch ein Dauerbrenner-Thema ist, und zwar Verschwörungstheorien. Alexa und ich haben uns mal so ein bisschen die Mühe gemacht, nicht bekannte Verschwörungstheorien unbedingt rauszusuchen, sondern wir wollen mal so ein bisschen schauen, ob es Muster gibt in Verschwörungstheorien, und vielleicht in dieser Folge zunächst mal darauf eingehen, was zeichnet eine Verschwörungstheorie aus und wie ist sie aufgebaut? Welche Probleme gibt es dann immer mit den Verschwörungstheorien? Und das mal so ein bisschen zu beleuchten, und werden natürlich dann hinter dem Thema der Woche uns mal drei der ganz großen Verschwörungstheorien, die wir so haben in unserer modernen Welt, nochmal ein bisschen ausführlicher anschauen. Und ja, wie immer ist das eine Grundlagenfolge, und wir werden bestimmt demnächst nochmal das ein oder andere Thema dann nochmal weiter ausbauen. Und ja, Alexa, dann würde ich sagen, weil ich habe das jetzt vorgezogen, weil die Story der Woche passt nämlich in den Kontext. Das ist eine Sache, die wir gefunden haben, als wir für die Folge recherchiert haben. Und dann könnt ihr das daher einordnen, warum die Story der Woche so ist, wie sie ist. Und dann würde ich sagen, Alexa, machen wir jetzt die Story der Woche, oder? Genau. Die Story der Woche. Die Story der Woche handelt diesmal von zwei Männern, die kurz vor dem Einschlag der Flugzeuge ins World Trade Center am 11. September 2001 in Südmanhattan versucht haben, an unterschiedlichen Stellen Taxis zu bekommen. Einer hat sich vor einem Hotel, wo normalerweise wirklich Dutzende von Taxen stehen, versucht, einen Cab zu schnappen, und es war kein einziges zu sehen, sehr ungewöhnlich. Ein anderer war an einem Fährhafen in Südmanhattan, wo auch normalerweise aufgrund der ankommenden Menschen sehr, sehr viele Taxen stehlen, war dort und hat versucht, ein Taxi zu bekommen. Es war kein einziges zu bekommen, weit und breit kein Taxi zu sehen. Und man hat dann später daraus geschlossen, dass die Taxifahrer in Südmanhattan eine merkwürdige Notiz bekommen haben oder eine merkwürdige Information bekommen haben, nach der sie einfach diese Gegend meiden sollten, genau um die um diesen Zeitpunkt, um eben nicht von den Anschlägen betroffen zu sein. Und da glaubt man immer, es gibt keine Stadt, wo man einfach ein Taxi kriegt als in New York, ne? Kein Problem. Gut, also ihr merkt schon, die Story 11. September als Thema mit dabei und ich glaube, wir reden gar nicht so viel mehr in dem Down Dunst, sondern gehen mal direkt über zum Thema der Woche, nämlich Verschwörungstheorien. Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, wir haben es jetzt ja schon mehrfach erwähnt in dieser Folge. Diesmal soll es um Verschwörungstheorien gehen. Und Alexa, vielleicht machst du mal so eine kurze Einleitung und eine Begriffsbestimmung vielleicht, Standortbestimmung zum Thema und dann gehen wir dann in die Details zum Thema Verschwörungstheorien dann über. Ja, eine schöne Quelle für die Grundlagen und die psychologischen Hintergründe hinter Verschwörungstheorien ist mal wieder die Seite der GWUP. Schon oft zitiert, wenn man sich dort unter Themen nach Gebiet dann die Rubrik Verschwörungstheorien aufruft, bekommt man gleich mehrere schöne Artikel, auf die wir uns hier berufen. Vielleicht kurz ein paar Worte zur Definition von Verschwörungstheorien. Es handelt sich dabei um die Annahme von Personen, dass bestimmte, meist negativ geprägte Geschehnisse aufgrund von dem Zusammenarbeiten böser Mächte sozusagen geschehen sind. Böser Mächte hier in diesem Zusammenhang auch Personen, die Böses im Schild führen und die sich sozusagen zusammengetan haben, um ein Ereignis herbeizuleiten. Ganz oft ist es so, dass Verschwörungstheorien auftauchen nach traumatisierenden Ereignissen, und zwar Ereignisse, die in einer solchen großen Dimension stattgefunden haben, dass sie also ganze Generationen traumatisiert haben. Das ist einmal der 11. September sicherlich, den wir schon angesprochen haben, dann das Kennedy-Attentat und solche Ereignisse. Man findet ganz oft danach und jetzt gerade nach dem 11. September auch im Internet solche Verschwörungstheorien, die dann eben aufgrund der schnellen Informationsverbreitung ganz, ganz schnell und groß und stark um sich greifen. Genau, also das dritte große Thema, wenn ich an der Stelle einmal einhaken darf, ist natürlich die Mondlandung. War der Mensch auf dem Mond oder nicht? Natürlich, das ist das kein negatives Ereignis, aber auch solche Ereignisse sind so einschneidend, dass sie dann eben mitunter Verschwörungstheorien nach sich ziehen. Genau, und also wer den Teaser für unsere Folge im Internet gelesen hat, da lautet es ja, wer erschoss John F. Kennedy, war der Mensch auf dem Mond und was geschah wirklich am 11. September? Ja, wir könnten daraus jetzt eine sehr kurze Sendung machen und diese drei Fragen beantworten, nämlich ja, Lee Harvey Oswald und ein schlimmer terroristischer Anschlag auf die demokratische Welt. Und dann hätten wir das Thema durch und hätten unserem Skeptizismus Genüge getan, aber natürlich wollen wir das alles ein bisschen tiefer beleuchten und euch natürlich mehr Informationen zu den jeweiligen Themen geben. Aber ich bin dir gerade so ein bisschen ins Wort gefallen, Alexa. Ich glaube, du warst noch nicht ganz durch mit der Definition und der Beschreibung von Verschwörungstheorien. Ja, die Themen, die wir eben genannt haben und die wir vielleicht noch kurz als Beispiele nachher näher erläutern möchten, stammen natürlich alle aus dem 20. beziehungsweise 21. Jahrhundert. Das ist jetzt aber nicht ein Grund zur Annahme, dass Verschwörungstheorien erst seit dieser Zeit existieren. Selbst in früherer Zeit, sprich im Mittelalter, gab es so etwas wie Verschwörungstheorien. Wenn man zum Beispiel sich vor Augen führt, dass die Pestepidemien des Mittelalters der jüdischen Bevölkerung der Städte angelastet wurden. Und das hat natürlich auch tiefgreifende Konsequenzen bis in unsere Zeit hinein gehabt. Also wirklich ein ganz gravierender Einschnitt und eine irrige Annahme, die fatale Konsequenzen hatte. Dann ist es auch so, dass das wird hier bei der GWUP auch als Beispiel angeführt, im Rahmen der Hexenverfolgung auch so etwas wie eine Organisation der angeblichen Hexen zu einer Art Teufelsbund unterstellt wurde, der also dazu angetan war, die Kirche zu unterwandern. Müsste man alles nochmal genauer beleuchten, aber es ist zumindest ein Beispiel dafür, dass solche Dinge nicht erst seit unserer Zeit existieren. Ja, und ich denke mal, dass viele unserer Hörer, die sich für diese Themen interessieren, die wir in Huxilla behandeln, mit Sicherheit auch mal die ein oder andere Folge von Akte X zum Beispiel gesehen haben. Und da geht es ja um eine extrem große Verschwörungstheorie, die in der Serie ja beleuchtet wird, die aber ja durchaus auch in der Realität Anhänger hat, nämlich dass die US-amerikanische Regierung von außerirdischem Leben weiß, dass es Kontakt zu Außerirdischen gibt, also Roswell als Vorfall aus den 50er Jahren nur so als Beispiel genannt, und dass nur damit sozusagen der allgemeine Frieden aufrechterhalten wird und die Menschen nicht in völlige Panik verfallen, dass totgeschwiegen wird, dass es eben außerirdisches Leben gibt. Auch das eine ganz, ganz bekannte Verschwörungstheorie, die also nicht nur im Fernsehen existiert, sondern da gibt es gerade auch in den Vereinigten Staaten ganz viele Menschen, die daran glauben, dass dem so ist. Und ihr merkt schon, das sind so alles Themen, die ganz spannend sind, und wir werden mit Sicherheit dann auch nochmal in Zukunft die eine oder andere Verschwörungstheorie uns herausgreifen und dann mal so Pro und Contra gegenüberstellen. Das kann man mit den jetzt vier Themen, wenn man mal die Außerirdischen dazu nimmt, natürlich jetzt hier nicht in einer halben Stunde machen. Aber dass ihr mal so ein Gefühl dafür kriegt, natürlich, was wir mit Verschwörungstheorien meinen. Und so ein weiterer Aspekt von Verschwörungstheorien, der ganz bezeichnend ist, ist so die Tatsache, damit die funktionieren, müssen unglaublich viele Menschen Stillschweigen bewahren. Mhm. Das ist so ein ganz grundlegender Fakt. Also nehmen wir mal die Mondlandung. Da ist es ja so, dass also der Präsident der Vereinigten Staaten wahrscheinlich davon gewusst hat, wenn das jetzt ein Hoax gewesen ist, die Astronauten, die geflogen sind, müssen Stillschweigen bewahren, die NASA-Mitarbeiter müssen Stillschweigen bewahren. Das sind nicht wenige. Und ebenso beim 11. September, da gehen wir vielleicht noch ein bisschen ausführlicher drauf ein, aber wenn man da mal betrachtet, dass also der 11. September eine der beliebtesten Verschwörungstheorien ist, eben, dass es nicht ein Anschlag der islamistischen Welt war, sondern dass die US-amerikanische Regierung diesen Anschlag inszeniert hat, um eine Begründung zu bekommen, um den Krieg fürs Öl im Irak letztendlich führen zu können. Das ist ja so eine ganz gängige Verschwörungstheorie, und um Saddam Hussein letztendlich auch zu stürzen. Und da muss man ja sagen, wer müsste denn da alles beteiligt sein? Also da ist dann ja die eine der Theorien, die ist ganz grausam, aber ich schilder die mal. Also die Passagiere, die in den Flugzeugen waren, sind abgefangen worden. Die waren also gar nicht in den Flugzeugen drin. Es gibt da verschiedene Varianten. Also eine Variante, die ich besonders schön finde, ist, dass die nach Area 51 dann gebracht worden sind. Das ist ja der Ort, wo das angebliche UFO liegen soll. Und dort sollen die Passagiere alle erschossen worden sein vom US-Militär, damit sie eben nicht sprechen können. Man beachtet das mal. Ich komme dann nachher nochmal drauf zurück. Also dann müssten also US-Militärs darin involviert sein, die Fluggesellschaften müssten ja davon informiert gewesen sein, dass also da die Passagiere gar nicht das Flugzeug betreten. Wenn man dieser Theorie nicht Glauben schenken möchte, sondern es gibt ja eine parallele Theorie, dass die Flugzeuge ferngesteuert waren von der US-Regierung und also eben da gar keiner drin war, dann aber auch dann müssten die Passagiere aus dem Weg geräumt worden sein. Dann kommt noch ein weiterer Player ins Spiel, nämlich die Firma und die Institution, die in die Flugzeuge diese Fernsteuerung eingebaut hat. Das muss ja auch irgendwer produziert haben und irgendwer muss das in so ein Flugzeug eingebaut haben. Also man sieht schon, ich könnte jetzt noch weiter ins Detail gehen und könnte sagen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass so ein Flugzeug, das in das World Trade Center fliegt, nicht ausreicht, damit das World Trade Center kollabiert, sondern es müssen auch noch Sprengladungen angebracht worden sein, die dann dafür gesorgt haben, dass das Gebäude kollabiert ist. Das heißt dann also, dass man dann auch die Feuerwehrleute hätte impfen müssen und es hätte also eine Firma geben müssen, die Sprengladungen eingebaut hätte. Da könnte man sagen, ja, das können die amerikanischen Geheimdienste ja gemacht haben. Also man sieht es. Also man sieht an diesem Beispiel wunderbar, ich muss da eben einhaken, wunderbar, wie eine Verschwörungstheorie sich reale Elemente, also tatsächliche Fakten nimmt und daraus eine wirkliche Parallelwirklichkeit entwickelt. Mhm. Also die sozusagen neben den realen Fakten existiert. und die immer größere Kreise zieht. Also jedes Argument, das angeführt wird, das gegen eine Verschwörungstheorie spricht, wird also benutzt und sozusagen ins Gegenteil verkehrt, um ein Baustein dieser Theorie zu werden. Ja, in der Regel ist es immer so, um einen Gegenbeweis für die Verschwörungstheorie auszuhebeln, also im Sinne der Verschwörungstheorie, muss man gleich wieder eine sehr große Anzahl von Personen ins Boot holen, die dann sozusagen diesen Beweis wieder aus dem Weg räumen. Und ein gutes Beispiel, warum das nicht, oder zwei gute Beispiele sogar, warum sowas schlecht funktionieren kann. Also eins haben wir jetzt gerade in jüngster Zeit gehabt, wenn wir uns noch mal ein bisschen zurückerinnern an die Ereignisse dieser Woche. Die Wahl des neuen Bundespräsidenten im Bundestag. Also ich möchte mich hier nicht auf eine politische Debatte einlassen oder das kommentieren, aber wer das im Fernsehen verfolgt hat und diesen letzten Wahlgang mitverfolgt hat, da war es so, dass bevor der Bundestagspräsident das Wahlergebnis verlesen hat, das offizielle, hatte zumindest die ARD, die haben wir geschaut, ungefähr 10 Minuten, bevor das dann vorgelesen wurde, die exakte Anzahl der Stimmen, die für den neuen Bundespräsidenten Herrn Wulff abgegeben worden sind, nämlich 625. Und wenn man sich jetzt überlegt, ich stecke da natürlich jetzt so tief in der Struktur nicht drin, aber ich sage mal, es gibt ein paar Schriftführer, es gibt vielleicht 30 Personen, die die Stimmzettel auszählen, vielleicht 4, 5, 8 weitere Angestellte des Bundestages, die dann irgendwann so ein Zettelchen sehen könnten, wo diese Stimmzahl draufsteht. Das heißt, nehmen wir mal eine große Zahl von 50 Personen, die wissen, bevor der Bundestagspräsident das Ergebnis verliest, wie viele Stimmen abgegeben worden sind. Und da ist es schon, dass bei diesen 50 Leuten schon eine undichte Quelle war. Wenn wir das also in jetzt Zeiten von Twitter und Internet, SMS, Handys. Genau. Ne, also so, bei so einem Ereignis. Und da, also da hätten eigentlich nur 50 Leute in den Mund halten müssen oder eben mal nicht was tippen müssen, dann wäre das gut gegangen. Das hat schon nicht funktioniert. Und ein anderes Beispiel, was ich ganz bezeichnend finde, also das war jetzt so im Kleinen, nur so als Gedankenbeispiel mal, ist die Sache, dass ja der Krieg gegen den Irak dann auch letztendlich ja immer mit der Begründung geführt wurde, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hat, mobile Massenvernichtungswaffen. Und da gab es ja berühmte Pressekonferenzen, in denen das dann auch gezeigt wurde. Und wenn man da so bedenkt, dass das ja hinterher dann auch aufgeklärt worden ist, dass es sich dabei nämlich um falsche Beweise handelt und dass dem offensichtlich eben nicht so war, dann zeigt das ja, das war eine reale Verschwörungstheorie, die US-Regierung ins Leben rufen wollte. Und die ist gescheitert, weil dann irgendwann tatsächlich die Beweise aufs Tableau kamen. Und das hat dann vielleicht so ein bisschen länger gedauert. Ne? Ich habe jetzt die Zeitachse, habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber wenn das mit der Mondlandung auch so wäre, dass es also ein Fake war, dass der Mensch nicht auf dem Mond war, davon ab, dass es physikalische Beweise dafür gibt, da kommen wir nachher nochmal zu, dann würden wir heute, 40 Jahre später sozusagen, mit Sicherheit den konkreten Beweis dafür haben, dass das nicht real war. Ja, ein weiterer Aspekt, um mal auf das Attentat auf John F. Kennedy von 1963 zu kommen, ist die Subjektivität von Zeugenaussagen. Es hat damals, als der amerikanische Präsident in Dallas erschossen worden ist, bei einer Fahrt durch die Stadt, hunderte von Zeugen gegeben, die hinterher von der Warren-Kommission, also einer Kommission, die zur Aufklärung dieses Attentats eingesetzt worden ist, verhört wurden und die durchaus unterschiedliche Aussagen getätigt haben. Und diese Inkongruenz hat dann auch später dazu unter anderem geführt, dass da eben solche Verschwörungstheorien, nämlich gegen einen Einzeltäter Lee Harvey Oswald und hin zu einer ganzen Gruppe von Tätern und einer Verschwörung dahinter geführt haben. Genau, und bei Kennedy ist es dann besonders interessant, dass es ja gar keine stehende Verschwörungstheorie gibt, sondern es gibt Hunderte. Ja, Hunderte und daraus dann vielleicht so 5 oder 6, die dann sich so ein bisschen mehr etabliert haben als Verschwörungstheorien, also von wirtschaftlichen Interessen zu irgendwelchen Mafia-Verquickungen, dass also Kennedy der Mafia zu sehr auf die Füße getreten ist und die Mafia das organisiert hat. Der CIA, dem die Politik gegenüber Kuba nicht richtig gefallen hat. Also das ist ja auch noch so bezeichnend. Es gibt ja nicht eine Theorie, sondern unter Umständen fünf Theorien und im Idealfall baut er noch eine Theorie auf die andere Theorie auf und hebelt sie dann aus. Und letztendlich war es vermutlich mal, und das haben wir ja so Untersuchungen auch ergeben, ein irrer Täter, der eben den Präsidenten erschießen wollte. Und ja, das ist halt so. Die gibt's, diese Personen. Also man kann das auch selbst heute noch, wenn Verbrechen aufgeklärt werden sollen, wunderbar sehen, dass Zeugenaussagen zwar essentiell und wichtig sind, aber auch gewisse Gefahren bergen. Also das ist eigentlich ein Thema über die Psychologie hinter Zeugenaussagen, über die man mal eine eigene Sendung machen könnte. Man kann das auch ganz leicht sich an einem Beispiel verdeutlichen. Allein schon die Tatsache, wenn man als Zeuge gefragt wird, zu welcher Zeit dann der entsprechenden Meinung nach ein Ereignis sich ereignet haben soll, dann kann es an hunderten von Faktoren hängen, ob diese Aussage hinterher richtig ist oder falsch, nämlich ob da eine Uhr in der Nähe war, die richtig gegangen ist oder wie die eigene Armbanduhr eingestellt war oder wie auch immer. Wenn dann unterschiedliche Aussagen auf diese Art und Weise zusammenkommen, und das hat sich jetzt beim Kennedy-Attentat dann hinterher tatsächlich auch so abgespielt, dass man Lee Harvey Oswald angeblich zu verschiedenen Zeiten am selben Ort gesehen haben soll, dann kann das auch mal einfach daran liegen, dass Uhren falsch gegangen sind. Also so völlig einfache Erklärungen, die dann hinterher dazu führen, dass da ein Täter entlastet wird oder andere Täter in Frage kommen, als eigentlich den Tatsachen entsprechen. Ja, und es ist in der Tat so, dass die Hitze fordert das nächste Opfer. dass die Wahrnehmungspsychologie, das sind ja sozusagen noch operationalisierbare Fehler, die du da schilderst, dass die Uhr falsch gegangen ist, stehen geblieben ist, vorgegangen ist, nachgegangen ist. Aber es ist in der Tat so, dass man die Wahrnehmung von Menschen ganz klar auch steuern und lenken kann. Da gibt es ganz viele Beispiele aus der Psychologie, wo es also Filme gibt, kurze Videoschnipsel, wo einem gesagt wird, achten Sie bitte darauf, auf eine bestimmte Sache und dann passiert etwas anderes. Ja, und man nimmt es eben nicht wahr. Und das sind Ereignisse, ich will diese Videos nicht vorwegnehmen, damit die bei euch noch funktionieren, wenn ihr sie mal seht. Ich habe selbst versucht und ich bin prompt drauf reingefallen. Also wir können ja das eine Beispiel mal ganz kurz nennen. Es gibt ein Video, wo ein paar Studenten mit weißen und schwarzen T-Shirts sich Basketbälle zuwerfen. Und man bekommt dann als Zuseher die Instruktion, bitte achten Sie nur darauf, wie oft der Ball des weißen Teams hin und her geworfen wird. Und zählen Sie das bitte mit. Und es ist dann so, dass dann das Video geht ungefähr 45 Sekunden bis zu einer Minute ungefähr. Und während das Video läuft, läuft jemand mit einem Gorilla-Kostüm aus dem Kostümshop durch das Bild, winkt in die Kamera, hüpft hoch und runter und geht wieder raus. Und wenn man dann die Testpersonen, die man so instruiert hat, dass sie eben nur auf die Pässe achten soll, die geworfen werden vom weißen Team, fragt, dann sagen die einem, die haben 25 Mal sich den Ball zugespielt. Und wenn man dann fragt, haben sie irgendwas anderes bemerkt, ist die Antwort, nö, ich habe ich habe nichts festgestellt. Und das liegt einfach daran, dass dieser schwarze Stimulus, ne, also das Team, was in schwarz gekleidet war, ausgeblendet wird. Und da dieser Gorilla auch in schwarz ist, wird darauf nicht geachtet. Das ist unvorstellbar. Wenn man das Video vor dem Hintergrund sieht, sagt man hinterher, wie konnte ich das nicht sehen? Und wenn man das weiß, dass die Wahrnehmung des Menschen durchaus sehr tendenziös ist, sehr subjektiv ist, dann muss man eben auch Zeugenaussagen mitunter kritischer sehen, und das macht die Arbeit am Gericht auch nicht so einfach, und ich möchte das auch nicht machen, Prozesse führen und mich dann nur auf Zeugenaussagen verlassen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Dann kommt eben noch diese Traumatisierung hinzu, genau. Also auch da nochmal, um das Kennedy-Attentat anzuführen, einfach auch die Tatsache, dass wirklich ein ganzes Volk und im Prinzip die ganze Welt traumatisiert war durch dieses Ereignis. Und man sich einfach nicht vorstellen konnte, dass da ein Einzeltäter hergegangen ist, weil er irgendwelche verschrobenen Ansichten hatte und wahrscheinlich auch psychisch krank war und hergegangen ist und hat den Präsidenten der Vereinigten Staaten einfach so erschossen. Das ist ein Ereignis, für das man einen größeren Grund und einen größeren Zusammenhang braucht. Und denen basteln sich solche Verschwörungstheorien eben zusammen. Genauso wie beim 11. September, auch ein Ereignis, was ganze Generationen traumatisiert hat. Und für das es eine andere Erklärung geben musste, als dass eben es terroristische Anschläge waren. Ja. Also ihr seht schon, das Thema ist ganz spannend. Wir werden das mit Sicherheit immer mal wieder aufgreifen. Und aber ihr habt jetzt so einen Grundkontext mal bekommen. Und ich glaube, wenn man selber solche Gedankenspiele hat, und die hat jeder spielt mal mit dem Gedanken, das könnte eine Verschwörung gewesen sein, und da steckt was dahinter, wenn man den 11. September nehmen oder die Mondlandung nehmen oder sonstige Dinge, da ist oder ja... Oder wenn jemand mal wieder Elvis gesichtet haben oder möchte. Auch Elvis gesichtet hat, ganz genau. Bei der Mondlandung übrigens, das hat ja auch eine politische Dimension. Ja. Also die Begründung, warum das überhaupt gefälscht werden soll, war ja, um den Russen voraus zu sein und den Kalten Krieg im Weltall zu gewinnen. Also die Amerikaner seien so unter Druck gewesen, dass sie eben diesen Schritt machen mussten, damit das klappt, und Kennedy, genau, und also das hinterfragt das einfach und macht immer so ein Gedankenspiel auf, wie viele Personen müssen stillschweigend bewahren, und erzählt mal drei Freunden von euch ein Geheimnis und dann überprüft mal hinterher, ob die sich das untereinander erzählt haben. Also das ist schon schwierig. So. Im Übrigen müssen wir nur noch 7 Jahre warten, bis wir endlich erfahren, wer Kennedy erschossen hat. Dann werden nämlich die Akten geöffnet im Jahre 2017. Genau, und wahrscheinlich wird es dann auch unter Umständen, wenn wir Pech haben, auch da dann nicht eine eindeutige Beweislage geben. Dann bleibt es bei der bestehenden Theorie wahrscheinlich. Wer die Mondlandung, das will ich gerade nochmal einmal anführen, spannend findet, es gibt einen super Film, der das nämlich wunderbar thematisiert und aufgreift. Allerdings geht es da nicht um die Mondlandung, das haben sich die Filmemacher damals nicht getraut, sondern es geht um eine Marslandung, und zwar ist das der Film, der heißt im deutschen Unternehmen Capricorn, und da geht es genau darum, dass eine Marslandung durchgeführt werden soll, und er sagt den Astronauten dann direkt, bevor es losgeht, dass es dann eben doch alles nicht real ist, und sie sollen aber mitspielen, und die weigern sich dann und werden dann vom CIA verfolgt. Ganz hervorragender Film, der genau das aufgreift, und schaut euch den mal an, und dann seht ihr auch vielleicht mal so als Unterhaltungsfilm gemacht, wie so eine Verschwörungstheorie dann funktionieren könnte. Es gibt aber auch eine wunderschöne Dokumentation, wie die Amerikaner es angestellt haben, die Mondlandung zu filmen, und zwar mit Hilfe von Stanley Kubrick, keinem geringeren. Ach ja, richtig. Ich kriege jetzt leider den Namen dieser Dokumentation nicht mehr zusammen, aber vielleicht können wir das ja, wenn es uns wieder einfällt, ins Internet stellen, in unser Forum, denn das war eine super gemachte Dokumentation, wo wirklich erst ganz am Schluss aufgelöst wird, dass das Ganze wirklich ein Fake ist. Genau, also ein Fake des Fakes sozusagen. Genau, ein Fake des Fakes. So muss man das ja formulieren. Genau, Stanley Kubrick war dann mit 2001 einen super gemachten Space-Film für die damalige Zeit gemacht hat, und wir hoffen, dass wir euren Hunger so ein bisschen stillen konnten auf das Thema Verschwörungstheorien. Das ist ein Thema, was immer diskutiert wird, und immer, wenn auch eine Party ist, ein paar Bierchen in der Hand hat, wird was ausgepackt. Im Moment ist es mit Sicherheit mehr der 11. September als Thema, und wenn irgendwann mal wieder was Schreckliches passieren wird, wird es auch da wieder Verschwörungstheorien geben. Und das soll's mal für heute erstmal gewesen sein zu den Grundlagen der Verschwörungstheorien, und wir müssen euch ja eigentlich jetzt noch die Auflösung liefern für die Story der Woche. Das sind wir euch noch schuldig, Alexa, und ich glaube, das machen wir jetzt auch mal, ne? Genau. Die Auflösung. Ja, Alexa, Taxi oder nicht Taxi, in New York. Erzähl uns doch mal, ob die Story eine wahre Geschichte ist. Haben die Taxifahrer in New York einen sechsten Sinn oder unter Umständen sogar eine Vorwarnung gehabt? Es handelt sich tatsächlich um eine moderne Sage im Zusammenhang mit dem 11. September und passt natürlich auch vom Thema her zu den Verschwörungstheorien. Also die Taxifahrer haben keine schriftliche, mündliche oder etwaige Vorwarnung bekommen, um dieses Gebiet Südmanhattan zu verlassen, kurz bevor die Einschläge passiert sind, sondern es handelt sich wahrscheinlich um einen schlichten Zufall. Also ich will gar nicht mal bestreiten, dass diese Beobachtungen unter Umständen wahr sind, die da gemacht worden sind, dass da vielleicht mal aus Zufall keine Taxen gestanden haben oder weniger Taxen gestanden haben als sonst. Aber es hat da wirklich keine Vorwarnung gegeben, und die Ereignisse, die dann folgten, ja, muss ich nicht länger beschreiben, das ist allen bekannt, und auch die Taxifahrer hatten da also kein Hintergrundwissen. Genau, und wer den Part Thema der Woche aufmerksam gehört hat, der wird jetzt auch sagen, gut, das überrascht mich nicht sonderlich, denn wenn es wirklich ein zufälliges Ereignis war, genau, dann wie sollen die es vorher gewusst haben? Ja, die Zeit ist erstaunlicherweise schon wieder um und wir haben noch nicht mal an der Oberfläche der Verschwörungstheorien gekratzt, aber seid beruhigt, es geht ja immer weiter mit Auxilla, wir machen immer neue Folgen. Und zum Schluss der Sendung nochmal der Hinweis, kommt in unser Forum, diskutiert dort mit uns. Vielleicht gibt es jetzt den einen oder anderen, der sagt, ja, Moment, ich habe aber hier einen ganz klaren Beleg, dass der 11. September doch eine Verschwörung der US-amerikanischen Regierung war. Oder die sollen mir mal erklären, wie das und das bei der Mondlandung zu erklären ist. Also wir stellen uns dem gerne, postet es unter dem Punkt Frag die Hoaxmaster zum Beispiel. Das wäre ein schöner Punkt im Forum, wo ihr sowas einstellen könnt. Und Alex und ich werden dann mal schauen, ob wir euch entweder Links geben, die das widerlegen, was ihr uns sagt, oder ob wir das dann selber machen. Denn wir müssen es ja, widerlegen. Wir mussten das jetzt auch so machen in dieser Sendung, denn eigentlich, das können wir ja eben noch kurz sagen, arbeiten wir für die amerikanische Regierung, für den CIA und wurden gehalten, diese Sendung so aufzuzeichnen, wie wir sie aufgezeichnet haben. Genau, dafür können wir euch dann aber nächste Woche auch aus dem großen Hoaxilla-Studio am Kreativkai hier in Münster begrüßen. Da werden gerade die letzten Verträge geschlossen und wir bekommen einen großen Studioraum und können dort von einem Live-Publikum die nächste Folge aufnehmen. Und gut, also dafür dann mal 30 Minuten ein bisschen Propaganda für die Amerikaner zu machen. Genau, das alles finanziert von den USA. Das müsst ihr uns da mal nachsehen. Also mit dieser Note wollen wir die Sendung heute beenden. Ich sage noch einmal unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr uns was mitteilen wollt, info@hoaxilla.de. Bewertet uns bei den Podcast-Portalen, auf denen ihr uns bezieht, iTunes, Podstar, Podcast.de, Podcast24.de. Überall, wo wir gelistet sind, gibt es die Möglichkeit, uns zu bewerten. Darüber würden wir uns freuen. Und ich würde sagen, macht's gut, bis zur nächsten Woche und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, gwp.org, urbanlegendsabout.com, snobs.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brechtig und Bernd Hader. Hoaxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2010.